Sprachgestaltung. Leben als Akt einer Partizipation. Am Anfang hat das Wort gestanden. Dann ist es vergangen. Wir könnten uns nicht anders daran erinnern als so. Wir würden das damalige Wort nicht kennen, noch sind wir dessen Urheber gewesen. Alles bei uns baut jedoch auf dem bereits Entstandenen auf. Alles Bestehende ist von sich aus eingetreten als dasjenige, was es bis heute ist. Das hat es verkörpert. Weil alles bei uns auf etwas bereits Entstandenem aufbaut, können wir das Gegebene kaum verwerfen, ohne einen Schaden für unser Vermögen davon zu tragen. Da nehmen wir alles als gegeben an und trösten uns gegenseitig damit, was wir für uns zu eigen haben. Es ist das verbleibende Gut. Sein Wert würde nicht unbedeutend sein. Die Bedeutung der Dinge soll uns geläufig sein. Unserem Auffassungsvermögen messen wir als Sachverhalt eine große Bewandtnis für unser Lebensglück bei. Da können wir bald vernehmen, was das bei uns ausgemacht hat. Bei uns tritt eine Folgewirkung davon auf, was geschehen ist, während alles Emanierte vergeht. Darüber denken wir auch nach. Die Eigenheit des Vergangenen ist für uns der Schlüssel zum Verständnis des kosmischen Gefüges, das im Grunde alles ausgemacht hat. Da wird uns alsbald manches dazu klar sein. Was wir geschaut und gesehen haben, haben wir anerkannt. Wir kommen den Dingen zeitnah auf die Spur. Das Spiel der Begebenheiten folgt feststehenden Prinzipien. Da lässt sich auf manches schließen, was auch zu früheren Zeiten schon so gewesen sein muss. Wir kennen die Ereignisse der früheren Zeiten nur bruchstückhaft. Uns ist aber bekannt, dass die gleichen Gesetzmäßigkeiten damals und heute gelten. Die Kenntnisse der Natur und des Kosmos eines Menschen bestehen fort oder es sind keine gewesen. Das einmal erhaltene Wissen über die Ordnung ist stets konsistent gewesen. Wir Menschen glauben an eine, ja an die Wahrheit. Manchen Glauben an uns haben wir aus uns hervorgebracht. Das haben wir uns angesehen und uns damit vertraut gemacht, was das für uns bedeutet. Der Erhaltung der Ordnung haben wir die Stange gehalten. Eine Bewahrung der Grundlage für die eigene Existenz ist etwas Erforderliches gewesen. Da soll alles bei uns sofort bestehen, wie es bereits erschienen ist. So ist es entstanden, darum darf es auch so gegeben sein. Die Natur besteht fort. Bei ihr ist alles und nichts miteinander in Vereinigung gewesen. Da sind die Gedanken und Ideen wie alte Freunde für uns gewesen. Die meisten davon haben wir gut gekannt.